Ein Lied des Lebens von Charles Algernon Swinburne aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Lied des Lebens von Charles Algernon Swinburne. Ich fand im Traume einen Ort der Rast mit süßen Blumen, duftigem Gerank. Im weichen Sommerwinde bog sie schwank mit lieblichem Geflüster Ast zu Ast. Inmitten saß ein Weib, weiß angetan. In meinen Adern flammte und gerann das Blut, denn sie war wundersam. In ihren Augen glomm ein sanftes Weh, auf ihren Lippen lag ein Glück von Eh, ein milder Gram. Sie hielt in ihrer Hand ein Instrument, das war von Gold und glänzte zauberhaft. Aus eines Spielmanns Hinterlassenschaft vielleicht, den längst die Nachwelt nicht mehr kennt. Die Saiten hatten Namen, kräftengleich in Menschenbrust. Die erste schien so weich, sie hieß Barmherzigkeit und weinte bloß. Die andern waren Traum, Glück, Leid benannt und Liebe, dem Erbarmen so verwandt und so erbarmungslos. Drei Männer hielten sich im Hintergrund, gehüllt in rote Mäntel, Gold daran. Gold klebte auch an ihren Schuhen und zerpflückte Ähren hingen ihnen an. Des ersten Mannes Haar war auf sein Haupt wild hochgeknotet, sein Gewand verstaubt. Die Wangen glühten fieberisch und hohl, und seine Braunen waren halb verdeckt von einem Tuch, in Fetzen und befleckt, der Lustsymbol. Schmach hieß der zweite, fahl war sein Gesicht wie grünes Holz, an dem die Flamme zehrt. Die dünnen Füße wankten wie beschwert, als drücken sie die leichte Bürde nicht. Sein Antlitz war uralten Grauens voll, mit jedem Kreislauf seines Blutes schwoll das Unmaß seiner Bitterkeit und Not. Der dritte war die Furcht, zur Schmach gesellt, wie diese Gram zerrissen und entstellt und nah verwandt dem Tod. Da sprach in mir mein Herz, o wunderbar, kein Blick ins All kann staunenswerter sein. Ja, selbst der Sonne huld nicht, wenn es war, daß mit der Sünde etwas ihr gemein. O seltsam Rätsel! Und ich frug danach die Frauen, die ihr huldigten. Da sprach von den drei Männern erst die Furcht. Sieh mich, ich bin gestorbene Barmherzigkeit. Sprach Schmach, ich bin getröstet Herzeleid, sprach Lust, die liebe ich. Hierauf berührte sie ihr Saitenspiel und sang in fremden Lauten lieblich leis, und alle Angesichter wurden weiß vor süßem Schmerz und alle weinten still. Von den drei Männern aber fiel das Kleid des Elends ab, die Augen wurden weit. Durch ihre Wangen floss in frischem Lauf das Blut, die Glieder füllten neues Mark, als stünden sie von den Begrabenen stark und jung zum Leben auf. Da sprach ich, wahrlich Herz, nun sei gewiss, dass meine Herrin ganz in Reinheit strahlt, dass sie verwandelt alle Bitternis, den Tod verklärt und von der Missgestalt den Makel nimmt, dass sie geweiht und rein, wie ihre Augen, ihre Lippe schein, dran meine ganze Seele bebend hängt, und dass ich selber ohne Fehl gleich ihr, wenn sie nur bis zum Tode mir liebend ihr Mitleid schenkt. Hinan mein Lied, mein stolzes Lied, hinan, nimm Rosen in den Arm, so viel ihr trägt. Dein purpurgoldenen Sängerkleid leg an, das königliche Falten um dich schlägt. So tritt vor meiner Herrin hin und sprich. Borgia, dein goldenen Haar brennt mir im Sinn. nach deinen Lippen Glut gelüstet mich. Küss mich so vielmals, als ich durstig bin. Borgia, sehe hier mein duftend Angebind. Küss mich so vielmals, als hier Rosen sind. Vielleicht, wenn sie so hold und stolz dich sieht, dass sie sich liebend zu dir niederneigt, wie eine schlanke Rebe dich umzweigt, dich lachend küsst auf Wang und Mund, mein Lied, vielleicht mein Lied. Ende von Ein Lied des Lebens von Charles Algernon Swinburne.